Ihr hört das Pogo-Radio laut im Bermuda-Funk. Da hört man wirklich alles aus der Sparte Punk. Jeden Mittwochabend von 20.03 bis 20.04. Die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn es heute nicht der 8.4. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der Eule Lachpanzen und der Micha Benjamin. Guten Abend. Schönen guten Abend. Boah, war das ein Dienstag gestern, ne? Das ist so hardcore. Hammerhart. Ja. Ich weiß überhaupt gar nicht, welche Wochentage es sind gerade. Ja, du bist doch gerade auf Tour. Genau, ja, ist gerade ein bisschen drunter und drüber. Wir hatten am Samstag hatten wir eine Show in Speyer. Ich bin gerade mit Michael Göre unterwegs, das ist so ein Poetry Slammer. Und zusammen sind wir die Melancholiker. Und zusammen gehen wir auf Tour und wechseln uns dann immer ab. Er liest ein paar Texte und ich spiele ein paar Songs zwischendurch. Und ja, da waren wir jetzt am Samstag in Speyer und am Sonntag in Stuttgart. Und dann hatten wir erstmal Off-Days und dann waren wir jetzt gestern in Hannover. Das war dann am 2.4. Und jetzt haben wir wieder Off-Days. Ja, und deshalb bist du hier und hast deinen Kumpel gleich mitgebracht, den Micha Benjamin. Und mit dem hast du auch irgendwie 2013 diese Platte aufgenommen, mit dem Bandnamen Superklasse. Genau. Was wir gerade gehört haben. Mhm. Der Name ist Programm. Ja. Also wir kennen das schon Ewigkeiten und ich glaube damals... Willst du sagen, wann wir uns kennengelernt haben? Das ist so ein legendärer Abend, an dem wir uns kennengelernt haben. Sag mal. Ich... Beim Hoshis, ne? Ja. Ach ja, genau. Erzähl mal, erzähl du doch wieder. Wir haben uns kennengelernt am 11. September 2001. Am 11. September? Ja, beim Konzert im MTC. Und ja. Wir hatten beide, also wir haben da zusammen gespielt, ach, da mit unterschiedlichen es. Bands. Und ja, und dann ich hab da war das ein ganz stranger Abend irgendwie dann. Ja. Aber hatte auch was Gutes, wir haben uns kennengelernt. Auch wenn das natürlich... den Schaden nicht. Das hätte weitaus glimpflicher. Das hätte auch ohne den Schaden hätten wir uns auch kennengelernt. Ja. Ja, aber krasse Nummer. Und seitdem kennen wir uns. Und ich glaube, vorher hast du dich sogar mal beworben bei meinem uralten Label Banana Bomb Interstate. Ui, das war mein allererstes Label. Da wollten wir so einen Pay-to-Play-Sampler machen damals, um irgendwie ein bisschen Kohle reinzukriegen für das First Label. Ja, jetzt bist du auf meinen Samplern. Ja, so ist das. Genau. Ja, wir sind halt so ziemlich umtriebig beide und haben dann irgendwie vor 2 Jahren gesagt, so, jetzt vereinen wir das mal und machen was zusammen. Klasse. Ja, und der Bandname, der war dann ganz schnell gefunden. Der ist eigentlich aus der Happy Weekend, ne? Stimmt, ja, genau. Ja. Ich habe mit meiner Freundin zusammen so ein Lied gemacht, da haben wir nur Happy Weekend Anzeigen vorgelesen. Superklasse Happy Weekend. Das könntest du, das wäre auch immer super. Das haben wir noch, hast du gar nicht auf der Liste, aber es ist ein superklasse Lied. Auf jeden Fall war eine Anzeige halt von irgendjemandem, der auf schwangere Frauen steht und es halt ganz toll fände, wenn auch Milch vorhanden wäre. Das wäre nämlich superklasse. Ja, es ist aber für die jüngeren Zuhörerinnen und Hörer, was ist eigentlich Happy Weekend? Ach, die Happy Weekend, stimmt, die gibt es ne? ja gar nicht mehr. Die gibt's ich glaube, ja, das Internet jetzt ein, hat es ich kenne zufällig den Chefredakteur, ja. mit dem habe ich jahrelang zusammengearbeitet. Wir haben noch gerade 11 Uhr, dann ist keiner mehr wach. Ja, also das, die Happy Weekend gibt es wirklich noch? Nee, gibt es leider wirklich nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch so alte Ausgaben. Aber der Chefredakteur gibt es noch. Also ja, der ist aber jetzt bei Videorama schon seit zig Jahren ja. Und macht da halt... Thorsten Witters, der Sänger von The Other halt. Ja, ich weiß. Genau, der Thorsten. Ja. Genau, mit dem habe ich jahrelang irgendwie in der Online-Redaktion zusammengearbeitet. Und ja, wo waren wir? Ja, geil, super. Ja. Stark. Der Porno, der Porno. Genau, ach genau, es kam aus der Happy Weekend einfach, ne, wenn noch Milch vorhanden wäre. Also wär Happy Weekend, ach so, was Happy Weekend war das Ding. Ja, Happy genau. Weekend ist so eine Kontaktanzeigen-Zeitung für Trucker eigentlich oder für Swinger, für alle, die es brauchen. Und die gibt es halt so an Tankstellen, also mittlerweile gab's, oder? Nee, es gibt immer noch die gibt's alten Ausgaben, wird immer noch verkauft halt. Aber es sind halt so, dann ist voll enttäuschend. Ich wollte ihm letztes Jahr irgendwie eine schenken, als er zu Besuch war. Und dann bin ich extra zur Tanke gefahren und habe mir die blöden Dicke der Verkäuferin angetan, während ich dann irgendwie zwei Happy Weekends kaufte. Und habe dann gemerkt, die sind 3 Jahre alt oder 4. Und aber gut, das tut ja nichts an dem Unterhaltungsfaktor der Anzeigen. Also, weil es geht ja jetzt da wirklich hauptsächlich, was das Interessanteste an der Happy Weekend ist, ist halt die Kontaktanzeigen, die drin sind. Wo Leute wirklich ganz explizite Vorstellungen haben von dem, was sie denn wollen und wünschen und das auch, halt genauso sagen. Und schon. Ja, da schließt sich der Kreis wieder hier Musik. Ja. Nee. Musik und Porno, ja, Musik genau. Musik und Porno, ja. Genau, steht nein, nein, es geht ja auch, Ehrlichkeit ist ja das Thema. Ehrlichkeit ist ja das grunddurchgehende Thema. Ja. Genau, so sieht das aus. Und seitdem machen wir zusammen Musik, ne? Habt ihr euch in der Happy Weekend kennengelernt? Nee, das ist auf dem Konzert. Ja, genau, über eine Anzeige haben wir ein Konzert im MPC besucht, beide zufällig. Ja. Wir treffen uns beim Konzert im MTC. Ich bin die erste Band. Sollen wir mal was von dir spielen, Eule? Lachpanzen. Ja, machen wir. Ja, aber das muss man dazu sagen. Du bist ja eigentlich erst so ein Gitarrenmensch, ne? Da stehst du. Genau, also so Punkrock ist das also vom Style her gar nicht. Du hockst da irgendwie auf dem Hocker oder stehst du da genau, mit der Gitarre? Genau, ich sitze dann da auf dem Höckerchen oder warum auf dem eigentlich? Stuhl. Das ist ja eigentlich, man kann ja eigentlich auch stehen, aber ich habe das Gefühl, das ist seit Nirvana, denken alle Leute, die Unplugged spielen, sie müssten sich auf dem Barhocker setzen. Nö, wenn ich zu Hause halt übe, dann sitze ich auch immer und dann ist das halt. Ich stelle mich ja nicht in mein Wohnzimmer und spiele Gitarre so. Und dann ist es halt genau das Feeling, was ich halt auch dann auf der Bühne habe im Prinzip. Außer dass die Couch natürlich viel geiler ist. Ja, also auf Couch zu spielen ist super geil. Ja, das ist echt super. Aber ich finde, das ist halt genau der Unterschied. Sorry, wenn ich einen Punkrock irgendwie spiele und oder also entweder springe ich da auf der Bühne rum und mache Action und bewege mich, oder wenn nicht, dann kann ich mich auch hinsetzen. Ja, warum man auch stehen, wenn man auch sitzen kann. Genau. Warum auch sitzen, wenn man auch liegen kann. Genau. Oh, also ich habe schon großartige Couch-Konzerte gehabt, das auf einer Couch spielen ist. Aber ich mag das manchmal gerne auf so einem Hocker, weil dann hat man so Beinfreiheit, weißt du, wo die Beine so schwingen können. Da denke ich immer, ich falle runter. Das finde ich eigentlich immer nicht so geil. Das ist so ein bisschen so wie auf einer Schaukel und so. Ach, so ist. Ich weiß gar nicht, ob irgendwer anders da ist. Ich spiele einfach. Ja. Ja, hören wir mal was. Genau. Eigentlich hättest du jetzt heute live spielen können, aber. Der Micha hat ja die Gitarre vergessen. Nein, ich habe die Gitarre mitgebracht. Der Eule hat aber leider mir die Bahn nicht aufgehalten und deswegen musste ich die Gitarre wieder nach Hause bringen und hat keinen Bock, die 2 Stunden durch die. Ist aber schön, dass du das ansprichst. Nochmal. Ja, er hat es angesprochen. Nee, ich meine ihn ja. Achso, ja. Ja, genau, mach mal einen Song von mir. Denk mal ab, cool. Sollen wir was Aktuelles spielen von deiner Bandcamp-Seite? Können wir gleich machen. Lass erstmal einen alten spielen. Irgendwie hier, mach mal, wir haben eins gemeinsam. Oder mach mal Kommunikationsproblem. Oh ja. Von Lachpanzer. Oh ja, das ist sehr passend. Genau. hat sich so, drum ist es, was ich tu. Unsere Blicke treffen sich nur kurz, ein komisches Gefühl. Und dann verlieren sie sich wieder ganz schnell, mitten im Gefühl. Die SL fällt von mir, ich steige ein, völlig überfüllt, doch ich hab Tiere, Schwein. Und krieg nen Sitzplatz neben einer schönen Frau. Ich kann's kaum glauben, was ist das denn für eine Sau? Sieht spitz aus, am liebsten würde ich mit der reden. Über unser Terrorziel und meine Wegen überregen. Unsere Blicke treffen sich nur kurz, ein komisches Gefühl. Und dann verlieren sie sich wieder ganz schnell mit schönem Gefühl. Halt zufällig auf dem Mega-Oberchef, der hat mich ziemlich auf dem Kicker. Ich bring zwei Sätze raus, ich glaub, hallo, wie geht's? Er verlangt nach und als er sich umdreht, na, da zeige ich ihm Ficker. Unsere Blicke treffen sich nur kurz, ein komisches Gefühl. Und dann verlieren sie sich wieder ganz schnell mit schönem Gefühl. Und einmal mehr fällt mir auf, dass ich da echt ein Problem einleite. Es ist ja schließlich nicht der Fall, dass ich Gespräche nur auf dem Fernsehen kenne. Kommunikationsproblem, ich kann es einfach nicht verstehen. Ist das der Preis, den wir bezahlen, wenn wir ständig automatisieren? Yo, Kommunikationsproblem von meinem Album Lachpansia aus dem Jahre 2013. Und dem Alltag an sich. Huch. Oh. Und das ist super klasse. Ja. Das war, da freuen wir uns alle. Super klasse. Ja. Ja, und Rübi, was machst du so? Ja, was mache ich so? Ich drücke Knöpfe und bin froh, dass die Sendung pünktlich angefangen hat. Sie wäre nämlich beinahe nicht pünktlich angefangen, weil wir so lange an dem Jingle rumgebastelt haben. Ja. Dass du hier fast live eingesungen hast. Ja, schönes Ding. Das war echt, also. Wie, das war doch live? Ja, wir haben es, aber wir haben es wirklich eigentlich erst einmal gehört am Anfang der Sendung. Und es ist wirklich gelungen. Wir müssten es eigentlich gerade nochmal spielen. Mach nochmal an. Ja. Spielen es gerade nochmal. Ihr hört das Pogo-Radio laut im Bermuda-Funk. Da hört man wirklich alles aus der Sparte Punk. Jeden Mittwochabend von 20.03 bis 20.04 die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Wahnsinn. Hammer. Ja. Knaller. Hammergeil. Hit. Ja, absolut. Kommt aufs nächste Album. Ja, wenn ich es rausrück, ne? Das ist eine Kostenfrage. Ist ja hier entstanden. Ja, genau. Neues Album, nehme ich mal als Stichwort. Ja. Ich mache gerade so eine EP-Sache auf Bandcamp. Könnt ihr mal auf meine Bandcamp-Seite gucken. Oder lachpansen.bandcamp.com. Und da werden gerade EPs angeboten zum Preis von 2,10 € pro EP. Und wenn man sich alle 5 dieser EPs kauft, die jetzt bis Juni rauskommen, dann kriegt man auch im Juni das Album auf Vinyl quasi kostenfrei zugeschickt. Dann hat man 10,50 € gezahlt mit PayPal. Mhm. Oder man kann mich auch gerne anschreiben und dann kann man mir das überweisen oder keine Ahnung was. Und dann schicke ich die Wave-Dateien. Und ja, so versuche ich mir gerade ein bisschen mein Album so mit zu finanzieren. Deswegen. Ein Fuchs, oder? Geht da alle hin und checkt das aus. Ja. Ja. Ja, nun. Ein Fuchs. Wenn ich schon mal hier im Radio bin, dann kann ich das ja auch mal sagen. Ja, ja, nee, klar. Wo sonst? Genau. Sonst hört es ja keiner. Ja. Ne? Was guckt ihr mich so an? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja. Hast du schon was gekauft auf Bandcamp von ihm? Nein. Jetzt zuschlagen. Pass auf, das Interessante, er hat die ganzen Sachen bei mir aufgenommen und heute kam er halt bei mir an und meinte halt so, ja, und hast du das mal gehört? Und so, ich so, ja, natürlich habe ich das alles gehört, du hast es ja aufgenommen und ich habe das irgendwie dir alles exportiert und alles fertig gemacht, dass du es irgendwie mischen lassen kannst. Aber ich habe mir tatsächlich noch nicht bis heute die fertig gemischten Versionen angehört. Die sind tatsächlich großartig. Also da muss man nehmen, wie heißt der? Der Blaschke. Hat er echt gut gemacht. Ja. Genau, der macht mir die gerade schön zurecht. Das ist der auch Mofa und so produziert hat und aufgenommen hat. Und der macht da noch schön ein paar Sachen zu, so teilweise so ein Schlagzeug rein oder so. Kommt echt gut. Auf den Mann ist Verlass. Ja, also wir haben ja vorher schon erwähnt, du bist gerade auf Tour. Hier sind noch ein paar Tourdaten. Du bist zum Beispiel heute bist du in Bielefeld, im Bunker Ulmenwall. Genau, da flitze ich gleich hin. Ja, oder warst dort eigentlich schon? Ja, genau. Wir limitieren gerade knapp über Bielefeld. Ja. Das ist so wie das. Genau, morgen bin ich aber in Essen. In der Weststadthalle. Und dann bin ich am 10.4. noch im Podestand in Herne. Eine ganze Halle. Eine Halle? Eine ganze Halle voll? Ja. Und dann am 11.4. Tourabschluss in Detmold im Kaiserkeller. Und dann geht's zurück nach Dresden. Da wohne ich ja seit 5 Jahren. Sollen wir da mal einen passenden Song zu spielen gerade? Zu Dresden? Ja. Können wir machen. Mach mal auf meiner Bandcamp-Seite. Gehst du mal jetzt von der neuen EP Geshaked. Nee, Quatsch, Blödsinn. Nee, angesägt, von der zweiten, da unten in der Mitte. Genau. Ja, muss ich dazu sagen, super Plattencover, ne? Ist ja hier. Genau, die hat der Lux gemalt, der auch Egon Forever malt. Genau. Und da bin ich auch froh und stolz, dass ich da auf so Covern erscheine, weil der macht ja auch echt einen geilen Scheiß. Ja, der war schon in der Titanic, ne? Ja. In der Intro und im Eulenspiegel und so. Voll gut. Alles Gute für diesen Mann. Er war auch schon oft hier im Pogo-Radio, muss man dazu sagen. Ernsthaft? Ja, schon mit... Gott, was bin ich stolz, euch zu kennen. Alle. Es ist halt, weißt du, also irgendwo treffen sich halt die ganzen Energien, ne? Und dann sammelt sich das und klar, logisch. Ja. Irgendwie. Wenn man lange noch die Arschlöcher in seinem Leben ausschließt, dann bleiben irgendwann nur noch die netten Leute übrig. Und dann wird es halt sehr schön. Ja. Machen wir Schweinsgesichter. Wir machen mal Schweinsgesichter. Genau. Läuft das? Nee, das läuft jetzt gerade gar nicht. Da muss ich aber aufpassen, dass ich dann irgendwie gleich Stopp drücke, weil wenn es aus ist, weil sonst läuft genau, das letzte Lied weiter. Ich sag dir dann Bescheid. Genau. Okay. So. Nein, ich kauf's nicht. Nee, spiel's ab. Ja. In der Neustadt, da wirst du oft angekotzt. Bist du laut, ja, dann wirst du voll angeglotzt. Seit 2010 nenn ich Dresden mein Revier. Was mein Shirt nicht okay, ist nicht dein Problem. Dir bleibt ja schließlich immer noch wegzusehen. Nein, ich will ganz bestimmt nichts von deinem Sternburgbier. Und ganz schön viele Schweinsgesichter hier. Wie die hier schon reden, wie die hier schon Auto fahren. 3 Haarfarben auf'm Kopf sind schick. Bald geht der Flieger nach Cologne, da kehrt er heim, der verlorene Sohn. Und ich freu mich schon unglaublich auf all die Freaks. Schon am Flughafen werde ich blöd angemacht, von einem Assi und seiner Frau ausgelacht. Doch ich bleibe cool und denk nach wegen mir. Bahn verpasst, so ein Kack, rufen Grille an. Nimmt nicht ab, voll verrückt, rufen mich ja an. Liebe Junge, ich bin um 15:15 bei dir. Und ganz schön viele Schweinsgesichter hier. Wie die alle lachen, wie die hier rumtelefonieren. Der ganze Frohsinn geht mir auf den Sack. Um Viertel nach bin ich bei dir. Wir schrauben an Album Nummer 4 und ich schreib überall die Schweinsgesichter her. Ich kann ausgehen, ich kann auswandern, es liegt immer an den anderen. Kann nicht jeder sein wie ich, weich wie ein Feuersalamander. So akkurat, so auf den Strich. Ich bin so überzeugt von mir und ganz schön viele Schweinsgesichter hier. Und ganz schön viele Schweinsgesichter hier. Hey, und ganz schön viele Schweinsgesichter hier. La la la la, und ganz schön viele Schweinsgesichter hier. Das war Eule Lachpansen. Das ist Eule Lachpansen, immer noch. Schweinsgesichter. Ja. Genau. Also man kann in dieser Transformation, also in dieser Pentalogie heißt es ja, wenn es 5 Teile gibt von etwas. Das muss ich natürlich auch erst nachsehen. Ach, wie im Pentagon. Genau. Ja. Ist das meine Quadrologie mit den Fick-Dich-Songs angelegt? Nee, natürlich nicht. Ach, nee, ja. Ich habe meinen eigenen, eigenen künstlerischen Kopf. Mich ja. Genau, aber das ist, also die Serie heißt Die Transformation des Eule Lachpansen. Und 5 Teile und jeder Teil ist nach einem Gefühlszustand benannt. Die erste EP ist Abgecrazed und die zweite Angesägt und das neue, was jetzt draußen ist, die neue EP heißt Geshaked. Und dann kommen halt noch 2. Und es ist halt wirklich inspiriert von meiner wahren Sache, die ich erlebt habe so in der Zeit halt. War halt eine schwere Zeit, als ich bei Micha war und als ich die Demos aufgenommen habe und so weiter und so fort und habe einen herben Rückschlag erlebt. Und davon handelt halt diese EP-Serie im Prinzip. Natürlich ein bisschen ausgemalt hier und da und so, aber... Ja, und du bist jetzt seit 5 Jahren in Dresden und wie ist es das so? Also man hört ja nur Schlechtes eigentlich in Nachrichten. Ja, also ist auf jeden Fall, was da gerade abgeht, ist natürlich unter aller Sau, ne? Ja, aber diese Neustadt, Dresden-Neustadt, sagt man irgendwas, soll irgendwie total abgefahren geil sein. Ja, da wohne ich. Das ist echt geil. Ist das komplett zusammenhanglos jetzt? Seit wann wohnst du da? Seit wann ging das mit PG da los? Genau. Das ging ja erst vor kurzem los, schon seit 5 Jahren. Ja. Also du brauchst Vorbereitung, oder? Genau. Das ging nicht von jetzt auf gleich, du hast das von langer Hand geplant, oder? Genau. Ja, so sieht's aus. Ja, und man merkt das und halt. Und dann kam also raus. Genau. Man merkt das halt. Also man Nazis so sind in Dresden halt einfach präsent und die sieht man auch im Alltag und das ist halt echt, das stinkt halt und das ist widerlich und das kotzt einen an und wenn dann da noch die riesen Aufmärsche abgehen, ist ja nicht so, als würde da nur eine Pegida-Demo abgehen, weißt du, irgendwie einmal die Woche, sondern was ja jetzt auch ruhiger geworden ist, aber trotzdem, dann ist irgendwie dienstags halt irgendwie eine NPD-Demo auf dem Postplatz oder so. Also es ist halt schon echt unvorstellbar eigentlich. Und es gibt natürlich auch eine super krasse Gegenbewegung. Ich meine, nicht umsonst am 13. Februar jedes Jahr macht Dresden dann eine Menschenkette, ne, um die Stadt rum und blockiert. Was natürlich gut ist, was ein Riesenzusammenhalt ist. Aber wie gesagt, Nazis gehören halt leider zum Alltagsbild. Ob sie jetzt vor dir in die Bahn einsteigen und wirklich einfach erkennbar sind und so, es kotzt einen halt an. Ne? Aber gut, ob sie jetzt hier rumlaufen und nicht zu erkennen sind oder da und da sind sie zu erkennen, ne? Scheiße, sind sie alle mal. Das wollte ich schon immer mal fragen. Machst du auch Konzerte in Dresden? Also spielst du da wirklich auch in irgendwelchen Läden irgendwie einfach so? Oder ist das jetzt einfach, weil da deine Schüler sind, deswegen machst du das nicht? Oder weil da Nazis sind, deswegen machst du das nicht? Und wenn du das aber trotzdem machst, ich habe tatsächlich in Dresden eine einzige Show gespielt bisher. Das war auf der iTour letztes Jahr und da habe ich... da in meinem Wohnzimmer, war ein Wohnzimmerkonzert. Und ich habe, also ich habe jetzt für die Tour, aber es ist auch wirklich so, ich spiele Konzerte, aber ich gehe nicht raus dafür. Nein, ich habe für die Tour jetzt habe ich halt versucht auch irgendwas klar zu machen so, und es hat halt nichts funktioniert. So, warum denn? Also was? Ich weiß es nicht warum. Ich habe einmal im Osten gespielt, das war in Chemnitz. Und das war eigentlich auch ganz cool. Aber ich bin da irgendwie, weißt du, wenn ich meine Touren plane, dann habe ich eher die Kontakte natürlich hier im Westen so. Und ja gut, weil du hierher kommst. Aber es liegt ja nicht daran, also ich hätte jetzt so vom Gefühl her gesagt, so dass das eigentlich alles ganz gut da abhint und das gut ankommt und dass das jetzt, das sind ja... Ja, das kann man erst wissen, wenn man da mal was gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Ne? Du wohnst eigentlich nur im Osten, du wohnst um doch da. Zu tanken. Nein, ich wohne... Also ich wohne in Dresden schon gerne. Es ist jetzt nicht so, als wäre es irgendwie die furchtbarste Stadt der Welt. Ja. Ich nehme das da in dem Song natürlich tierisch aufs Korn so. Ja. Aber als jemand, der aus Köln kommt, nach Dresden zu ziehen, ist halt schon echt erstmal ein kleiner Kulturschock. Ja. So. Nee, ist eher so ein Kulturschock. Ja. Ist halt schon was anderes. Die Neustadt ist recht modern und die ist auch echt cool so. Da gibt es einen Laden neben dem nächsten und mein Stammplattenladen ist da, wo ich einmal die Woche hingehe und mit denen ein Bier trinke und da Platten kaufe und so. Und ich habe da schon natürlich einen Kollegenkreis, also ich bin ja Lehrer, ich habe da einen Kollegenkreis und das ist natürlich nicht, also ich würde auch in Dresden Konzerte machen, wegen meinen Schülern ist das nicht, das ist mir ja egal. Also ich hänge es jetzt nicht irgendwie in die große Glocke in der Schule und sag so, ich trete hier heute als Eule Lachpansen auf oder so, aber ist einfach, ich trenne das halt, den Lehrer dann davon. Und ich habe da meinen Job und das ist cool und es macht mir tierisch viel Spaß und ich habe eine coole Bude in der Neustadt, wie gesagt, da direkt irgendwie am Park und ist schon geil. Meine Kollegen sind alle nett. Ist eine internationale Schule, mit denen ich da dann irgendwie abhänge und so. Leute von überall her. Ist echt ein tolles Umfeld. Und das hält mich halt da. Mhm. Aber ich denke halt gerade auch viel nach, ob ich nicht irgendwann dann nochmal irgendwo anders hin will. Vielleicht auch mal ganz woanders hin. Vielleicht mal irgendwie ins Ausland, nach England oder so. Bin noch irgendwie nicht fertig, weißt du? Ja, klar. Mal gucken. Aber also irgendwann würde ich bestimmt auch mal gerne wieder nach Köln. So. Also Köln fehlt mir ja schon. Ja. Und wenn Dresden ist eine wunderschöne Stadt von Bauten und so. Mhm. Ist echt richtig geil, da zu wohnen. Allein Zwinger, Semperoper und so, das sind halt Sachen mit echt krasser Geschichte auch. Kenn ich jetzt so. Nur aus der Werbung. Ne? Ja, aber es ist halt Wahnsinn. Also da fahre ich halt jeden Tag zur Arbeit dran vorbei und so. Und gehe da auch gerne hin. Also ich gucke mir auch gerne mal eine Oper an irgendwie so. Mhm. Und es macht halt Bock. Und ich freue mich dann immer wieder nach Köln zu kommen und irgendwie nach Bergisch Gladbach, wo ich ja eigentlich ursprünglich herkomme, da meine Schwester dazu besuchen und so. Das ist schon, also ich komme oft in ihr Heimat wieder zurück. Meine Freundin wohnt in Stuttgart, da bin ich auch oft. Also ich tingle halt irgendwie so durch ganz Deutschland und macht tierisch Spaß. Ich weiß auch, als ich in Speyer jetzt war, habe ich mir halt auch mal die Stadt angeguckt und habe mir vom Aurel, der da das Konzert gemacht hat, mal ein paar Sachen erklären lassen und so. Und das ist halt eine Sache, die habe ich zum Beispiel früher, als ich bei Mofa noch gespielt habe, oder ich meine, noch spiele, ja, aber wir machen halt ganz selten Konzerte noch. Aber als das aktiver war, da hat man dafür nicht Zeit gehabt, weil man ist von einem Konzert zum nächsten gefahren, musste immer irgendwie um 17 Uhr da sein zum Soundcheck und hatte dafür keine Zeit und meist auch irgendwie keinen Bock. Ja, du bist ja allein auf der Bühne. Ja. Oder hast du eine Backstage, eine Band? Nee, ganz nix, alleine. Ganz alleine. Ja. Wie ist es eigentlich, wenn man ganz alleine auf sich gestellt ist, man kann die Verantwortung nicht irgendwie sagen, wo der Schlagzeuger war besoffen oder sowas, ne? Sondern... Ja, ist geil, weil ich halt genau weiß, wenn ich irgendwas verkacke, dann habe ich es verkackt und dann kann ich daraus lernen und kann halt dann sagen, okay, dann spiele ich mich halt nochmal warm beim nächsten Konzert oder so vorher und es ist einfach auch, ich genieße das auch. Also das Publikum, steht es dann da rum oder sitzt es oder wie? Oder? Nee, die sitzen meist, also die setzen sich dann entweder auf den Boden oder ist bestuhlt oder keine Ahnung was. Ich spiele auch ganz oft in Bars oder in Kneipen dann irgendwie, wo sowieso Tische sind und Stühle und wo die Leute am Tisch sitzen und dann da geht nachher ein Hut rum oder so. Und jetzt bei der Sache, die ich mit Micha mache, mit Michael Göre, die Melancholiker-Sache, der ist ja ein Poetry-Slammer und ein Schriftsteller und die sind in der Regel bestuhlt, die Sachen, ne? Und da spielen wir natürlich auch ganz andere Sachen. Also wenn ich jetzt hier irgendwie eine einzelne Singer-Songwriter-Sache mache oder so ein Liederabend irgendwie, wo Eule Lachpansen spielt mit irgendeinem anderen Songwriter, dann ist das eher so, keine Ahnung, irgendwie so eine kleinere Sache. Und Poetry Slams gehen ja tierisch ab. Und da kommen natürlich auch, jetzt bei den Melancholica-Shows kommen auch mehr Leute, natürlich, als wenn ich eine Solo-Show machen würde. Auch geil. Ich war, glaube ich, noch nie auf so einem Poetry Slam. Ja, du? ist auch nicht jedermanns Sache. Der Lux findet zum Beispiel total beschissen. Ja, aber er hat auch so im Sonic Ballroom war schon, ne? Mit seiner Dia-Show da, ne? Mit seinen Comics. Genau. Und davor hat ja auch irgendwie die zwei gelesen da. Die Homestory-Jungs, genau der Führer und der Äußern, ja. Genau. Genau. Das ist auch geil, das Homestory-Magazin. Ist ja auch wie Poetry Slam, ne? Eigentlich. Ja. Ja, ja, wird halt was vorgelesen. Sag das mal dem Lux, ey. Ja, da freut er sich. Ja, sollen wir noch was hören? Ja, wir können noch was hören. Wir können mal was vom Micha hören. Genau. Was? Ja, der ist gerade am Bauen. Der muss hier gerade führen. Warum ist dein Mikro weg? So. Ja, ich war gerade beschäftigt. Ich habe mal gerade mit zweiter Hand gestartet. Ja, verstehe. Auf dem Second Screen. Ja, was wollen wir da hören? Er hat nämlich eine Platte rausgebracht. Da liegt sie. Genau, das war mein letztes Album. Ich arbeite gerade am neuen, aber das ist jetzt so, dass mein letztes Album, das war von den letzten Herbstferien. Ja. Ich habe versucht, so einen Zyklus zu machen, jetzt Herbstferien, Osterferien, immer ein neues Album. Ja, du bist ein Lehrer oder was? Auch ja. Also ja, mittlerweile ja, deswegen ist das deswegen genau. Herbstferien, Osterferien und Hin- und Herferien, ne? Ja, schön. Ja, und das war jetzt halt einfach mal nur so Punkrock, was ich schon immer mal machen wollte. Einfach nicht so manchmal das und manchmal das, sondern einfach nur mal die ganze Zeit Vollgas in die Fresse. Und deswegen halt 190, weil es halt alles auf 190 BPM ist, das ganze Album. Also ich habe alles in einem einzigen Projekt aufgenommen. Mhm. Und alles hat in zwei Wochen geschrieben und eingesungen und getextet und aufgenommen und pipapo. Ich sehe gerade, das Ding hatte sogar eine Labelcode-Nummer und alles mögliche. Ne? Ja, ich habe mein eigenes Label. Und mit einer Labelcode-Nummer? Ja, natürlich mit einer Labelcode-Nummer. Also gut, wozu brauchen wir das eigentlich? Das ist einfach, für die damit das bei 1Live gespielt wird, ja, weißt du? Sonst würde 1Live das Album ja nicht täglich rauf und runter rattern, wenn das eigentlich kein Labelcode ist eine Labelcode-Nummer, ja, was total veraltet ist. Irgendwie früher wollten wir das unbedingt haben, wenn wir irgendwas veröffentlicht, ne? Aber eigentlich ist es nee, das Quatsch geht ganz Soße. Einfach. Eigentlich ist es Quatsch mit Soße, oder? Das ist, sorry, du musst denen da irgendwas schreiben, was schicken und dann kriegst du halt deinen Labelcode und so, aber sorry, Es ist ganz gut, wenn man das hat, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie sich die Welt durchverändert. Du brauchst, glaube ich, auch beim Finanzamt ein eingetragenes Label, ne? Ja, also du musst ein Gewerbe anmelden. Genau, halt. Und gucken halt, beziehungsweise ich bin auch gerade dabei, so einen Verlag zu gründen noch dazu. Also ich habe Rohstoff Records und will jetzt noch so einen Rohstoffverlag machen und Rohstoffmanagement, Rohstoffbooking, weil ich halt jetzt für eine Band irgendwie das Management auch mache. 1000 Sasser. Dann bringst du irgendwann mal meine Biografie raus. Genau, die schreibe ich dann selber als Ghostwriter. Ja, genau. Ja, schön. Ja, ach, so genau, das Album hier. Achso, wo waren wir? Genau, Album 190. Was hören wir denn von Micha? Ganze Album, wir können eigentlich fast, wenn wir jetzt, glaube ich, irgendwie ein Drittel vom Album hören, ist das kürzer als ein Lied vom Eule. Das sind halt 21 Songs in 11,5 Minuten. Aber ich wollte, es war so, ich dachte mir halt so, Ich mag Songs mit einer starken Aussage und jetzt, es gibt ja auch ganz viel im Reggae und im Ska und sonst irgendwas, wo danach, also hast du einen guten Refrain, hast eine gute Aussage und dann wiederholt es sich einfach. Ja, und ich denke mir irgendwie noch, dann darf der noch sein Solo spielen und der andere noch und dann kommt eine Bridge und dann hier hat Chuck. Und ich denke halt so, leck mich am Arsch, so, wenn euch das gefällt, dann hört euch das einfach mehrfach an, dann spare ich mir den ganzen Rest zu schreiben und aufzunehmen. Das ist wie so ein Waschmittelkonzentrat halt, ne? Nicht irgendwie so 5 Kilo, sondern 2, ja, ist einfach direkt ins Gesicht. So. Ja, also cool. Kannst du mal den Intro-Song machen? Das Intro ist eigentlich sehr selbsterklärend für das, was ich davor habe. Scharfe Freundin ist auch super. Aber, Was ist denn das aber mit guck dem mal, das, guck mal Intro, Intro, das Intro. Mach mal das Intro, pass auf. Ich mach das Intro. Schnell und kurz, von 16, 21 Songs. Ey, ja. Das super ist, Song, ja. Ey, das ist wahrscheinlich, also Schlagzeug ist immer das Gleiche irgendwie. Nee. Ich habe da schon irgendwie ein bisschen Mühe gegeben im Schlagzeug zwischendurch. Also hast du nicht irgendwie das einfach so durchlaufen lassen auf 190? Ja, also beim Einspielen ja. Also zum Einspielen einfach nur so als Grundlage habe ich natürlich irgendwie einen Beat oder weil auf Klick einspielen, das habe ich früher gemeint, es geht aber gar nicht, so, man braucht schon einen Beat dahinter. Ja. Und dann aber natürlich habe ich versucht, da irgendwie irgendwelche Filz und allen möglichen Kram da reinzubasteln. Also es ist nicht immer dasselbe. Und du hast bei dir zu Hause in Pulheim hast du so einen Hobbykeller oder was? Oder wo das nee, also ich mache das in meinem, ich habe so, ich habe jetzt, bin irgendwann mit meine Freundin ist irgendwann bei mir eingezogen, hat sich da eingeschmuggelt. Und dann hatte ich halt kein, normalerweise habe ich immer im Wohnzimmer aufgenommen, aber seit ihr da wohnt, war das halt super schwierig. Aha. Und jetzt, was heißt nicht schwierig, da musste die halt, also konnte ja. sie sehr gut Rücksicht nehmen, ich sage mal. Danke, Barbara. Aber naja, ne, auch echt geil, ja. Also beim Micha aufzunehmen war halt auch echt, war für mich in dieser Zeit halt auch wirklich, wirklich echt gut so. Weil ich hatte halt den Micha da als Freund und als Typen, der mir halt seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Er ist dann ab und zu arbeiten gegangen und hat dann danke, dass du sagst. Mir gesagt, hier hast du die Cubase-App und ja. dann drückst du da auf Aufnahme und so und dann habe ich das da alles alleine aufgenommen und war halt echt auch wichtig und gut. Schöne Sache, schöne Zeit. Vielen Dank nochmal, Micha. Ja, wir wollten ja eigentlich in der Zeit, als er zu mir gekommen ist, war eigentlich der Plan, dass wir so superklasse Sachen machen. Und hab ich aber dann sind Songs so viele Sachen passiert. Nein, ja, ich weiß ja nicht, wie du das vorher geplant hast, aber es waren halt einfach auch krasse Sachen, die bei dir passiert sind. So. Und dann habe ich halt, ja, also dann ist ja was Gutes rausgekommen, dass wir keine Superklasse gemacht genau. haben. Genau. Und halt auch echt ist ja trotzdem ein super Album. Superklasse sozusagen. Ja, also das Album ist auch wirklich, ist wirklich ein wichtiges Projekt für mich halt gewesen. Mhm. Und ist es auch immer noch. Und es heißt Spatz, also die von diesen EPs, die ich da rausbringe, kommen halt ungefähr, weiß ich nicht, die 10 besten Songs von diesen 15 Liedern, die auf die EPs kommen, kommen dann aufs Album plus 2 Bonustracks. Und das kommt dann auch nochmal mit Downloadcode und so weiter und so fort auf schönem 180 Gramm Vinyl und weiß. Ja, 190 Gramm Vinyl. Genau, ja, weißes Vinyl. Mal eine Frage, so eine bekannte Band von mir, also eine Bekannten von mir, die in einer Band spielen, die wollen jetzt auch irgendwie was veröffentlichen. Ne? Ja. Da habe ich denen gesagt, ey, vergesst das mit den CDs, das ist, will keiner mehr haben. Ja, hab will dann, auch kein Schmarrn. Da habt ihr dann 500 CDs da rumliegen und ja. ihr könnt auch 1000 machen, die kosten genauso viel. CDs sind einfach scheiße. Wenn ihr was in der Hand haben wollt, dann macht irgendwie Vinyl. Jetzt meine Frage an dich, weil du ja auch Vinyl jetzt rausbringst, also machst du auch im DIY, also es du hast kein Label im Hintergrund. Nö, ich möchte halt ein Presswerk anschreiben. Ja, genau, ich mach's halt selber. Du schreibst halt ein Presswerk an. Genau. Hast schon eins im Kopf oder so? Oder? Ja, Flight 13 habe ich früher. Ach, Flight 13. Bei denen in Freiburg. Ja, die sind ja kein Presswerk, das ist ja eigentlich ein Label. Ja, auch, aber die haben halt ein riesen Presswerk und mit dem Bieber von denen habe ich halt damals auch immer meine ganzen Katzeplatten-Sachen gemacht. Ich hatte früher auch ein Label in Köln für 5 Jahre, Katzeplatten hieß das. Und wenn wir Vinyl-Sachen gepresst haben, dann haben wir auch immer bei Flight 13. Ach so, und die machen das dann und nehmen das dann automatisch in ihren Mailorder auf? Genau. Wahrscheinlich, ne? Ja. Da ist schon mal ein Stapel weg. Ja. Also wenn es, ich denke mal schon, dass es denen auch gefallen muss. Ich glaube nicht, dass die also alles da reinhauen. Also kann ich dann meinen Freunden von, der dumme August, die jetzt bald irgendwie, die haben jetzt was aufgenommen und die wollen dann auch eine Platte machen, kann ich denen sagen, sollen sie sich an Flight 13 wenden? Kannst du machen, die können auch gerne Preise vergleichen im Internet, keine Ahnung. Will denen jetzt mehrere Anbieter, aber Flight 13 sind natürlich. Halt gut. Also ja, die halt, schon auch mal was mit denen gemacht. Die ist halt Verlass, so, ja, die sind ich, nett, ja. Das ist ein netter Kontakt und so. Ja. Und nö, also das wäre auch immer das, wo ich hingehen würde. So, ich weißt du richtest dir ja irgendwie, wenn du im Punk irgendwie unterwegs bist, ich mache das ja jetzt auch schon seit 19... Wie viele Platten machst du dann? 300. 300. Ja. Und das sind dann wie viel Euro? Puh, das weiß ich nicht. Da sollen das bezahlst die Leute... aber du, ne? Du bezahlst jetzt nicht das Label, oder? Nee, das bezahle ich, habe ja kein Label. Ja, genau. Ja. Also es zahlt. Wer braucht noch ein Label? Flight 13. So genau, also nee, das mache ich alles selber. Und ich versuche mir halt, also ich kriege das im Leben nicht zusammen durch diese Vorfinanzierungsgeschichte. Ja. Aber halt ein bisschen so. Ja. Und ich denke mal, es ist ein ganz cooles Ding. So, dann kriegen die Leute eine Woche vor Veröffentlichung die Platte zugeschickt. Ja. Da sind dann die 10 coolsten Songs drauf, plus 2 Bonustracks irgendwie. Und Downloadcode auch nochmal. Und dann signiere ich das auf Wunsch noch, keine Ahnung was, weißt du? Irgendwie, wollte halt irgendwie ein kleines Gimmick machen, wollte irgendwie mal was, hab mir halt überlegt, wie kann man irgendwas ankündigen, andere Leute gehen irgendwie auf, aufs, wie heißt das, Start Next. Genau, Start Next und so Geschichten, so Crowdfunding-Geschichten und ich habe halt gedacht, ja, ich habe ja ein Bandcamp-Profil, ich kann das einfach so aufziehen, dass, dass ich diese EPs mache und die Idee ist mit einer guten Freundin von mir, der Salia, hier in Köln entstanden, die in so, als so eine Transformation zu machen und dann diese Gemütszustände dann so total total bescheuert zu benennen, wie abgecrazed und geshaked und so eine Scheiß, weißt du? Und dann kommen halt noch so zwei andere Gefühlszustände jetzt am Schluss und dann ist die Pentalogie voll. Und dann lag die Idee auch recht schnell nahe, den Lux zu fragen, ob der die Cover malt, weil der halt, dem gibt es irgendwie einen Griff und dann macht er sich halt auch echt geile Gedanken dazu und der kennt halt auch die Story, also der weiß ganz genau, was bei mir im Leben abgegangen ist in der Zeit. Er hat auch und, ein bisschen so deinen jeder, Look, ne? Und also jeder, so auch immer so eine Baseball-Cap auf, ja, genau. Oder Cap auf und dann so ein... Und jeder, der halt die Transformation irgendwie verfolgt und sich anhört, der wird auch irgendwie erahnen, worum es geht. Ich muss da jetzt mit nicht hausieren gehen, ist halt ein Einschnitt gewesen in mein Leben. Und ich bin heil rausgekommen, bin froh, dass es vorbei ist und bin auch echt in einer super Verfassung gerade. Mhm. Und mir geht es halt gerade auch echt tierisch gut so. Und ja, für mich ist das einfach wichtig, dieses Ding genauso rauszubringen, wie es halt erstmal war, so chronologisch auch. Ja. Und dann das fürs Album durchzumixen. Das wäre jetzt ein guter Moment, jetzt wieder Musik zu spielen. Sollen wir nochmal einen machen davon? Von dir? Jo. Ja. Aber dann müssen wir hier noch dran denken. Ja, ne? Das machen wir gleich. Ja, wir erstmal, gleich, noch, geht ja, gleich noch den Micha. Ja, genau. Erstmal von dir. Jetzt gucken wir nochmal, was da los ist. So, was können wir machen? Wir können ja mal machen von der Geshaked, das ist die dritte. Achtung, haben wir gleich. Ich werde dessen Pisten gehen hier. Ja. Genau, davon kannst du mal erst machen, so werde ich zum Mann. So werde ich zum Mann, alles klar. Es läuft jetzt. Ich komm nach Haus, es ist 3:15. War noch im Pub nach nem unnützen Streit. Jetzt liegst du da so schön im Mondesschein. Oh. Putz mir die Zähne, wasche mein Gesicht. Und als die Sonne den Himmel aufbricht, lese ich auf dem Telefon einen Bericht. So, was vom Dr. Nerdloff oder aus der Men's Health. Artikel über die Liebe und die Eifersucht. So werde ich zum Mann, der es nun besser kann. Und näher mich Stück für Stück wieder an dich heran. Ich weiß, wir sind uns grad fern, doch ich verspreche dir, in ein paar Wochen bin ich wieder an dir dran. Wieder an dir dran. Da ba da ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. So lerne ich nächtelang über Frauen, was sie sich wünschen, worauf sie vertrauen, und fange an in die Zukunft zu schauen. Oh. Ich schließe ab mit dem Whisky und Bier. Ihr Fitness machen wird voll zu einem Tier, damit ich dich bald herumbalanciere. So. Eine starke Schulter zum Kuscheln kommt richtig nett. Die Ladies sind schon am Grinsen, ich hab also recht. Und immer höflich, nett und beschützend sein. Kommt einer meiner Frau krumm, kriegt er gleich eine rein. Zu wissen, wo es lang geht, immer die Drinks bezahlen. Ich nähe mich Stück für Stück wieder an dich heran. Ich weiß, wir sind uns grad fern, doch ich verspreche dir, ich mach alles wieder gut, oh bitte glaube mir. In ein paar Wochen bin ich wieder an dir dran. Dab, dab, dab, dab, badab, badab, dab, dab, dab, dab, badab, badab, dab, dab, dab, dab, badab, badab. Ich repariere unsere Liebe, werd entscheidungsfreudig, schön und stark. Ich hab gelesen, das sind Dinge, die eine Frau an den Männern mag. Ich repariere unsere Liebe mit Tipps von Dr. Nerdloff oder aus der Men's Health. Ich weiß jetzt viel über Liebe und die Eifersucht. So werde ich zum Mann, der es so besser kann. Und näher mich Stück für Stück wieder an dich heran. Ich weiß, wir sind uns grad fern, doch ich verspreche dir, ich mach alles wieder gut, oh bitte glaube mir. So werde ich zum Mann, der es nur besser kann. Und wenn es morgen nicht klappt, dann eben irgendwann. In ein paar Wochen bin ich wieder an dir dran. Bam, bam, bam, bam, badam, badam, bam, bam. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba- Ja, Eule Lachpanzen und Micha Benjamin hier bei Pogo Radio im Bermuderfunk. Da husten und räuspern sie sich erstmal. Ja, was das ich ja gut, jetzt überraschend. Was ich ja ganz gut finde, dass bei so ganzen Akustiksachen, dass man Text auch, dass man sich ein bisschen mehr auf den Text konzentriert. Ja, und das ist halt live auch so, ne? Ja. Also ich meine, es gibt natürlich Ignoranten, die labern einfach weiter, ne? Irgendwie in der Kneipe oder so. Ich habe mal irgendwie in St. Wendel gespielt, als Warm-Up-Party fürs Saalapalooza. Mhm. Und war echt ein geiles Ding und es war auch sauvoll im Irish Pub da. Aber jeder hat gelabert, ne? Ja, klar. Ich glaube, der Einzige, der zugehört hat, war der Alex von Pesco. Und irgendwie noch ein paar andere Freunde, die da halt irgendwie waren. Aber ja. Ja, ist ja klar, wenn ich abends irgendwie weggehe in die Kneipe, ne, da habe ich auch zum Beispiel keinen Bock auf so einen Poetry Slam zu gehen, weil da will ich mich mit Leuten unterhalten, mit denen ich mich da treffe. Und ich mache ja jeden Donnerstag die Open Mic Session hier auf der Kipphäuser Straße. Ah ja, genau, sag mal was. Und da ist ja auch, also da finde ich es halt ganz interessant, weil da hast du halt immer du hast gute Leute, mittelgute Leute, schlechte Leute oder sonst irgendwie, aber es ist selbst wenn. Okay, natürlich hören die Leute schon, wenn einer gut singt und gut spielt, eher zu. Aber ist trotzdem noch was anderes. Es ist ganz interessant zu gucken, so wer kriegt die Leute dazu, dass die ruhig sind? Und manche Leute machen das darüber, dass sie ganz viel sagen davor und irgendwie die Leute anquatschen und mit einbeziehen. Und andere Leute müssen aber auch gar nichts machen. Und trotzdem auf einmal werden die Leute ruhig so. Und das ist... Ja, aber schon ganz interessant. Das ist ja euer täglich Brot. Ihr seid ja Lehrer, ne? Da habt ihr auch eine Klasse, die total unkonzentriert ist und die ganze Zeit irgendwie auch irgendwie die ganze Zeit drauf. Ja, genau, aber du kannst der Klasse nicht den Vorwurf machen. So. Du kannst der Klasse oder dem Publikum nicht den Vorwurf machen. Es ist immer man selber, wo man selber denkt, so, okay, das ist eine Herausforderung. Also ist vor irgendwas. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt irgendwie in der Klasse bin, weil ich unterrichte halt Kindergarten bis Klasse 5. Alle in Theater, Musik und Tanz, also Performing Arts heißt das Fach. Und das ist natürlich ein ziemlich aktives Fach, wo die Kids auch Bock drauf haben und da wird es auch echt laut so. Ey Junge, du musst mal erzählen, was du wirklich machst in der Schule. Das sind unfassbare Sachen, was der macht mit seinen Schülern. Das ist so, da denkst du dir echt so, oh mein Gott. Das ist echt super. Also wir schreiben halt, keine Ahnung, wir schreiben halt Songs oder ich habe halt einen Flügel da stehen in meinem Zimmer und dann machen wir Songs mit den Kids und die schreiben Texte und dann schreiben wir zusammen so einen Text am Whiteboard oder so. Oder dann, keine Ahnung, dann haben die haben so Units of Inquiry, heißt das. Da lernen die dann zu so einem zusammenhängenden Fach, zu so einem Thema, lernen die halt dann irgendwie ein paar Wochen was, schwerpunktmäßig. Und dann gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, Sachen irgendwie, sagen wir jetzt mal, die behandeln in der Klasse irgendwie, warum Menschen umziehen, so, weil Flüchtlinge oder so, ne? Und dass halt manche Leute ihr Land verlassen müssen, ohne dass sie es wollen, ne? Und dann machen wir dazu so Freeze-Frames, also das sind so Standbilder quasi, wo die Kinder dann Gesichtsausdrücke lernen und so und das versuchen dann so in Bildern rüberzubringen. Und das entwickelt bei denen natürlich auch eine unglaubliche Empathie und so, ne, für diese ganze Sache. Und dann wird natürlich auch noch ein kleiner geschichtlicher Hintergrund dazu geliefert, dann zeige ich denen so ein paar Sachen auf dem Whiteboard irgendwie über Sachen oder Human Rights, dann machen sie irgendwas über die Apartheid oder so. Das ist schon echt cool, dann Theater, Stückchen und so. Und ich mache da auch den Drama-Club in der Schule, ist halt echt geil. So, dann schreiben die ihr eigenes Stück und so, das macht echt Bock. Aber wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ja. Nee, weil ich das super geil finde einfach, weil ich finde das so großartig, dass man ein extra Fach hat in der Schule. Die Ausgangsfrage aber war ganz kurz das zu Ende. Ich finde es großartig, dass man ein extra Fach hat in der Schule, wo man nicht einfach nur den Unterricht behandelt, sondern wo man das, was man im Unterricht in unterschiedlichsten Fächern gemacht hat, reflektiert und in irgendeiner Form auch selber wiedergeben muss. Und sei es das in Liedtexten, in Emotionen, in Bildern, in Ausdrücken oder sonst irgendwas. Und dadurch, das ist halt und dadurch, eine ganz andere Verbindung zu dem. Und dadurch, dass es halt eine internationale Schule ist, arbeiten natürlich Kids aus der ganzen Welt miteinander zusammen, auch Lehrer. Und es ist ein ganz anderes, die entwickeln einen ganz anderen Respekt vor der Kultur von anderen Menschen und so. Und wie man zusammenarbeiten kann. Und das bringt es halt zusammen, weißt du? Und dann geht auf der anderen Seite da die Pegida-Kacke ab so. Und dann gehst du da ja auch mit deinen Kids irgendwie drauf ein und sagst so, ja hier, weißt du, also wir machen halt den Unterschied und nicht so Spinner, die da irgendwie auf der Straße rummarschieren. Laut ist nicht gleich wichtig. Ja. Ja. Naja, das ist halt genau das Ding. Und das ist halt echt ein ziemlich dankbarer Job und es macht tierisch Spaß und das ist eine gute Sache. So. Das ist halt, ich kann den Kids halt Werte vermitteln irgendwie. Du kannst es zumindest versuchen. Ob es ankommt, ist dann irgendwie ja, die andere Frage, aber ich versuch's halt. Und das ist halt geil, weil ne, den Kids halt irgendwas Richtiges mitgeben und irgendwie Sachen, die bedeutend sind und nicht irgendwie, keine Ahnung, dann wie du sagst, irgendwie, dass man. Das ist ja gar nicht so viel, was wichtig ist im Leben. Das ist gar nicht so viel. Nee. Was wirklich wichtig ist. So, Liebe und Respekt füreinander. Genau. Und das den Kindern, lassen, ja. Und das den Kindern nicht beibringen im Sinne von, dass man denen das erzählt, sondern vorleben so. Sorry, wenn du deinen Kindern, mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer so, wenn du deinen Kindern erzählst, so, ihr sollt mehr lesen, liest doch mal ein paar Bücher und du liest selber nur die Bild-Zeitung, dann wird dein Kind wahrscheinlich es, hat jetzt nicht so das Vorbild, um wirklich Bücher zu lesen. Aber selbst wenn du das machst und dein Kind das nicht direkt macht, wird das über Jahre, das erinnert sich daran und weiß einfach, das hat irgendeinen guten Effekt. Und ja, keine Ahnung. Ich hatte bei mir ist, glaube ich, alles schlecht gemacht worden. Also ich kann mich an. Da gibt es natürlich das zweite erinnern. Beispiel noch. Ja? Mein zweites Beispiel dafür ist, waren so zwei Zwillinge, die sind zusammen aufgewachsen und der Vater von denen war halt Alkoholiker, hat die Frau geschlagen, hat die Kinder geschlagen und die haben die halt zufällig mit irgendwie so einer TV-Dokumentation oder sowas oder irgendein Journalist hat die halt begleitet und meinte dann halt so und hat die halt über 10 Jahre oder 15 Jahre begleitet und nach 15 Jahren hat er dann auch wieder diese die beiden, Wollnies oder was? Nee, ja, ähnlich. könnte, aber ist, wer weiß, was da noch passiert, aber aber auf jeden Fall hat er nach 15 Jahren halt irgendwie dann halt die sich nochmal angeguckt und hat halt so, der eine von den beiden Zwillingsbrüdern war halt auch mega kriminell und im Gefängnis gewesen ein paar Mal und der andere war halt so super erfolgreich, glückliche Beziehung, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Familie war oder nicht, oder aber war auf jeden Fall mit dem, was er macht, glücklich und zufrieden und dann haben die halt gefragt, so warum seid ihr so geworden, wie ihr geworden seid? Und beide haben halt dasselbe gesagt. Beide haben gesagt, wie sollte ich denn werden bei so einem Vater? Ja. Und der eine hat halt draus gemacht, so, ich kenne halt nichts anderes, ich mach das halt genauso. Ich bin halt Opfer. Ja. Und der andere hat halt gesagt, so, ich weiß genau, wie ich es nicht will. Und ich mach das auf keinen Fall so. Ja, aber jetzt mal wieder zu dem Spaß. Nee, Teil. Jetzt mal wieder zu der Ausgangsfrage zurückzukommen. Ja. Vielen Dank für dein Pamphlet, ey. Mhm. die Ausgangsfrage war ja, wie ist das vor so Leuten dann zu spielen und wie kriegst du die ruhig oder so, ne? Das ja, war genau. Ja, die Antwort darauf ist halt, weißt du, wenn ich Kids vor mir habe, die irgendwie Kindergarten bis Klasse 5 sind, dann hebe ich halt im Unterricht meine Hand, es ist ein Unterrichtsfach, was Spaß macht, weißt du? Mhm. Und wo ich denen auch sagen kann, so, ey, ich kann es halt auch vermitteln, ich heb die Hand und mache irgendwie Countdowns und so, das kannst du ja schlecht bringen auf einer Bühne irgendwie vor 30 Besoffenen, weißt du? Also 5, 4, 3. Ja, habe ich so gemacht. Ja, ja, ich meine auch cool. Muss ich vielleicht mal ausprobieren. Ja. Also der schlaue Fuchs hält den Schnabel und spitzt die Ohren. Ja, genau, irgendwie sowas. Ich finde es halt immer cool, wenn ich bin ja auch so einer, der so Aufmerksamkeitsspanne ist bei mir ziemlich gering. Und wenn ich schon irgendwie ein Lied höre, dann höre ich zwei Lieder und denke ich mir, okay, jetzt kann ich auch pissen gehen. Und dann gehe ich nicht pissen, sondern gehe ich dann auch gleich irgendwie eine rauchen und so. Und dann irgendwie denke ich, ah ja, das spielt's ja, aber ist egal. Zack, drei Tage später. Ich habe ja schon zwei Lieder gehört, scheißegal. Ja, ja, und aber wenn es gibt Bands, da will ich gar nicht rausgehen, weil ich denke, es passiert jetzt irgendwie gleich was. Und ich habe es verpasst. Und das ist der Die Moment. Die Kassierer zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Warst du da letzte Woche? Nee. Aber das ist nur so ein Beispiel, da denkt man halt immer irgendwie, wenn ich jetzt rausgehe zum Pissen oder zum Rauchen, dann verpasse ich was, weil irgendwas passiert jetzt gleich. Ja. Und dieses Gefühl müssen wir den Leuten geben. Weißt du, was hier jetzt gleich passiert? Was? Jetzt machen wir noch einen Song von Micha, würde ich sagen, von dem Album. Mhm. Und dann machen wir noch einen Song von Superklasse. Genau. Als schönen Ausklang. Warte mal, der heißt den zweiten. Der Song von Superklasse heißt nämlich auch Good Night. Ach ja, der ist und gut. Das ist dann super, ein super Abschluss. Schon mal angehört, ja. Schön. Was machen wir da von der Platte? Micha Benjamin. Meinetwegen, den sag mal, hast du nicht irgendwas? Willst du mal sagen, also, was unsere Seiten was sind? Was anderes. So, besuch uns mal im Netz. Was denn, geh mal auf facebook.com/EuleLachpansen und auf facebook.com und dann We Are Superklasse. Und deine heißt? Ja, das kann sich jetzt keiner mitschreiben. Musik, glaube ich, oder so. Das kann sich jetzt keiner mitschreiben. Ich mache da auf der Webseite pogoradio.de, genau. Mache ich da so Links. Shownotes. Checkt ja, den genau. Scheiß aus, Leute. Nee, aber was anderes. Warum bist du auf die Idee gekommen, deinen bürgerlichen Namen da drauf zu machen, auf die Platte? Ist ja gar nicht mein bürgerlicher Name. Ach so, nee, ehrlich nicht. Nee. Zum nee. Glück nicht. Also, nein, ich wollte extra meine Familie rauslassen. Also nee, warum so Sachen, nicht irgendwie so was total irgendwie Abgefahrenes irgendwie so? Was heißt abgefahren? Also es ist einfach, ich wollte meine Familie ja. halt irgendwie, wenn ich das jetzt erzählen soll. Ja, wir müssen es weitermachen. Ich krieg gerade genau. von der Redaktion gesagt, wir müssen weitermachen. Weiter hier. Ja, was machen wir? Poolheim oder was? Oder nee, doch, Poolheim oder können was? Wir auch machen. Aber nee, scharfe mach Freundin wollten wir. Scharfe Freundin? Nee, wir wollten, Dingens hier, das Zweite. Was war denn das Zweite? Sag's. Ich bleib Punk. Genau. Ich sagte schönen Dank, aber ich bleib Punk. Schönen Dank, aber ich bleib Punk. Hallo, Junge, sorry, ich hab doch vorher gesagt, wie das Album läuft. Ja. Ja, das war auch schon die Sendung hier Pogoradio beim Moderfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 8.3. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei Eule Lachpansen und bei Micha Benjamin, von dem wir jetzt gerade das Lied gehört haben. Wie hieß es nochmal? Ich bleib Punk oder sowas? Schönen Dank, ich bleib Punk, ja. Genau. Okay. Ja, vielen Dank, Rüdi. Es war echt sehr super schön, hier zu sein. Echt schön. Es gab sogar Bier. Ja, es gab Bier. Es gab sogar Bier. Pogoradio, starker Scheiß. Hört das immer wieder. Ja. Ihr habt es noch nie gehört, oder? Ihr habt noch nie eine Sendung gehört, doch, oder? Bestimmt habe ich das irgendwann mal gehört. Also ich bin ja jetzt auch schon seit ein paar Jährchen unterwegs. So. Und wenn irgendwie mal eine befreundete Band oder so geschrieben hat, wir sind heute im Pogo Radio, dann habe ich bestimmt mal einen Stream angemacht oder so. Also ich könnte mich jetzt nicht direkt daran erinnern, aber Pogo Radio ist auf jeden Fall ein Begriff. Ich hab dich ja eben schon am Anfang verwechselt, deswegen. Ach so, ja, mit Pogo Ken, ne? Der war irgendwie in den 90er Jahren. Also ich dachte, ich hätte dich gesehen, aber man kann dich ja nur hören. Und, aber ich werde mir das jetzt, ich werde regelmäßig folgen. Mhm. Auf sämtlichen. Jetzt sagen wir Tschüss und hören noch ein Superklasse-Lied. Superklasse, ja. Hören wir. Good Night hören wir noch. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Ich würde sagen, fick dich. Weil es, aber gut. Komm, mach mal ein kurzes Fick dich zwischendurch. Ja, können wir danach noch machen, ne? Ja, jetzt kann man ganz schnell zwischendurch machen. Okay, mach mal. Wo ist es? Such dir eins aus. Eins oder? Eins, zwei, drei, vier. Nochmal eins. Such dir eins länger. Yeah! Punkrock-Fans, hier spricht Micha Benjamin und auf meinem neuen Album 190 gibt es keinen einzigen nervigen Ska-Song. Schönen Dank, aber ich bleib Punk. Stattdessen hau ich euch ganze 21 Songs bei 190 BPM in 11,5 Minuten um die Ohren. Was? Ja, ganz genau. 21 Songs in 190 BPM. In weniger als einer Viertelstunde gibt es alles, was das schnelle Punkrock-Herz begehrt. Es gibt den ernsten Teil mit Protest. Ich drücke hier mit meinem Protest aus. Ich drücke hier mit meinem Protest aus. Und natürlich auch Gesellschaftskritik. Die Waffen, die wir bauen, bringen uns eines Tages um. Die Waffen, die wir bauen, scheren sich einen Dreck darum. Wen sie töten, wann sie töten, wo sie töten und warum. Auch Verweigerung ist mit dabei. Nein, ich bin nicht.